Erster David hatte Söhne in Hebron. Der erste Sohn war Amnon. Seine Mutter war Ahinum. Der zweite Sohn war Daniel. Seine Mutter war Abigail. Der dritte Sohn war Absalom. Seine Mutter war Macha. Der vierte Sohn war Adonia. Seine Mutter war Hagit. Der fünfte Sohn war Sephatja. Seine Mutter war Abital. Der sechste Sohn war Chitrim. Seine Mutter war Egla. Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. David war dort 7 Jahre lang König. In Jerusalem war er 33 Jahre lang König. In Jerusalem wurden David noch mehr Söhne geboren. Sie hießen Simea, Sobab, Nathan und Salomo. Ihre Mutter war Batsua. Sechster David hatte noch mehr Söhne. Sie hießen Jipa, Elisama und Eliphelet. Siebter auch Noga, Nefeg und Jafia waren seine Söhne. Achter und Elisama, Eljada und Eliphelet. Das waren zusammen 9 Söhne. Neunter, das waren alle Söhne von David. Er hatte auch Söhne von anderen Frauen. Tamar war ihre Schwester. 10. Salomo hatte einen Sohn namens Rehabeam. Sein Sohn war Abia. Sein Sohn war Esa. Sein Sohn war Josaphat. 11. Sein Sohn war Joram. Sein Sohn war Ahasja. Sein Sohn war Jos. 12. Sein Sohn war Amazia. Sein Sohn war Asaja. Sein Sohn war Jotam. 13. Sein Sohn war Ahas. Sein Sohn war Hiskia. Sein Sohn war Manasse. 14. Sein Sohn war Amon. Sein Sohn war Josia. 15. Josia hatte 4 Söhne. Sie hießen Johanan, Joachim, Zedekia und Salom. 16. Joachim hatte einen Sohn namens Jechonja. Sein Sohn war Zedekia. 17. Jechonja war ein Gefangener. Sein Sohn war Sealtiel. 18. Er hatte noch mehr Söhne, Malchiram, Pedaja, Seneazza, Jekamia, Hosama und Netabja. 19. Pedaja hatte 2 Söhne, Serubabel und Simei. Serubabel hatte Söhne, Mesulam und Hanania. Ihre Schwester war Selomit. 20. Er hatte noch 5 Söhne, Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia und Jusapeset. 21. Hanania hatte Söhne, Pelatscha und Jesaja. Auch Refaja, Anan, Obadja und Sechania hatten Söhne. 22. Sechania hatte einen Sohn namens Semaja. Semaja hatte 6 Söhne, Hattus, Jigial, Baria, Neaja und Safat. 23. Neaja hatte 3 Söhne, Eljunai, Hiskia und Asrikam. 24. Eljunai hatte 7 Söhne, Hodavia, Eljasib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja und Anani.